Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt die Lust am Spannen. Wer von euch schaut gerne hin und schaut gerne zu? Wer ist der geborene Voyeurist? Bei wem geht sexuell etwas ab, nur durch das Zuschauen? Und wer von euch war oder hat sich schon mal empfunden als Opfer eines Voyeuristen? Und wer von euch findet das sogar scharf, wenn ihn andere beobachten? Wenn ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten über dieses Thema, dann solltet ihr anrufen unter 0130 2911 oder faxen unter 0130 11 51 22. Nun bin ich gespannt auf heute Nacht. Peter, 36, ist der Erste. Hi. Hallo Domiane. Ja, also, die Lust am Spannen. Ja, also bei mir ist es eher so gewesen, dass ich beobachtet wurde. Aha. Und zwar war ich vor 3 Jahren, so ein halbes Jahr lang in Marokko mit einem Wohnmobil, ne? Mhm. Mit meiner Freundin, ne? Und da haben wir öfter mal eben wegen des schönen Wetters und so und weil halt auch sehr entspannend ist in den Dünen irgendwie zusammen Sex gehabt, so. Ja. Und ist wahrscheinlich in Marokko besonders heikel, ne? Ja, kommt drauf an, wie einsam das ist, ne? Mhm, und ja. Wir gingen eigentlich auch davon aus, dass die Gegend, wo wir da waren, ne, war in der Nähe von Agadir. Mhm. Dass das da recht einsam ist oder also so. Also kein Kamel weit und breit. Kein Kamel weit und breit. Noch niemals Kamelscheiße. Ja. Und ja, da haben wir das dann eben so gemacht irgendwie, ne? Mhm. Und so waren dann auch irgendwie schon eine Zeit lang zugange und so und irgendwie bei so einem Wechsel irgendwie, Stellungswechsel sozusagen, ja. Irgendwie, guckte meine Freundin dann irgendwie mal hoch oder so. Und über die Schulter? Ja, so, sie war dann irgendwie eher auf mir. Ja. So, und sie sah dann irgendwie so lauter Köpfe um die Dünen rum, die sich dann, als sie guckte, also auch verdrückten oder so irgendwie. Also Köpfe gleich, nicht nur einen. So irgendwie. In dem Moment, als die Freundin geguckt hat, wutsch, ging sie wieder runter. Ja, ja, da ging sie wieder runter in dem Moment, ganz genau. Ja. Und sie glaubte das in dem Moment auch gar nicht richtig irgendwie so. Wir waren auch so gut zugange irgendwie. Mhm. Das nächste Mal habe ich das dann gesehen irgendwie. Mhm. Und dann ging das auch schon nicht mehr richtig bei uns irgendwie so. Dann war irgendwie, und dann sind wir irgendwie, haben wir uns beide so irgendwie hingesetzt und geguckt. Und dann haben wir gesehen, dass da irgendwie so rundherum so bestimmt so 30 Leute oder so beobachtet haben dabei irgendwie. 30 junge Männer wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, wie alt oder wie jung die waren. Die waren alle recht verhüllt irgendwie so. Aber ich schätze, die jungen Männer so irgendwie, die haben das dann untereinander da auch schon irgendwie. Aber das waren wahrscheinlich ältere, habe ich den Eindruck gehabt. Also euch ist die Lust vergangen, als ihr gemerkt habt, dass da eine ganze Menge Leute zugucken. Also du bist nicht oder ihr seid nicht so gestrickt, dass euch das besonders angetörnt hätte. Die Tatsache, dass da andere Leute zugucken. So nee, nicht. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Nee, muss nicht sein. So, das war dann eher irgendwie auch ein Coitus Interruptus, ne? Ja. Muss ich sagen, ja. Irgendwie, obwohl, es ist doch noch gelaufen und das Härteste dabei ist irgendwie so, dass, da wurde meine erste Tochter geboren, ne? Das war also der, wie? So. Da, wo wurde die erste Tochter geboren? Also, das eines der Male, wo wir das dann in den Dünen getrieben haben, da. So, das war der Zeugungsakt. Das war der Zeugungsakt für meine erste Tochter. Das ist eine wunderbare Geschichte später mal, ne? Ja, das habe ich hier noch nicht erzählt, die ist jetzt 4 Jahre. 30 Beduinen haben zugeguckt dabei. Ja, oder so in der Richtung. Ja, echt, wirklich. Ja. Schöne Geschichte. Mhm. Peter, danke für deinen Anruf. Jo, ciao, ciao. Ja, ciao. Susanne, 25. Guten Abend. Guten Abend, hi. Ich bin vielleicht schon ein bisschen ein Opfer von Voyeurismus, aber ich schaue mir dabei gerne selber zu. Du schaust dir gerne dabei selber zu? Wobei? Wenn ich das tue, was ich gerne von einem Mann oder vielleicht auch einer Frau, das weiß ich nicht, soweit bin ich noch nicht, das kann ich nicht beurteilen, wenn ich diese Dinge selber an mir tue und mir dabei zuschauen kann. Also wenn du dich selbst befriedigst? Mhm. Dann schaust du dich gerne selbst im Spiegel währenddessen an. Ja. Das ist eine ganz besondere Variante. Das ist so eine narzisstisch-voyeuristische Variante, ne? Ne? Kann man ja so irgendwie... Habe ich so nie versucht zu kategorieren. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Ja, danke. Das heißt, bei dir läuft ohne Spiegel überhaupt nichts. Nein, das ist auch nicht richtig. Nein, das ist auch nicht richtig. Es gibt auch Männer in meinem Leben. Das klingt auch schon wieder, okay, so sollte es nicht, aber egal. Ja, das glaube ich dir schon. Aber ich meine, wenn du alleine bist, ist also die Abrundung des Spaßes und der Lust ist schon dann ein Spiegel in der Nähe zu haben. Ja, ja. Das heißt, dass du dich selbst auch sehr erotisch findest. Oder geil findest, ja. Nein, das geht mir zu weit. Das ist zu positiv über mich selber. So weit würde ich nicht gehen. Dann beschreib doch mal, warum dir das so viel Spaß macht, dich selbst dabei zu beobachten. Warum? Gute Frage. Es ist einfach, man hat nicht unbedingt so das Gefühl, alleine mit sich alleine zu sein. Das denke ich, ist es oft. Ach so, also gar, ist mal ganz drastisch ausgedrückt, gar aus dem Gefühl des Alleinseins oder der Einsamkeit heraus, dass da quasi noch ein Mensch vorgespiegelt wird. So in etwa, ja. Ah ja. So in etwa. Und ich versuche es mir dann halt auch möglichst gemütlich zu machen. Ich nehme mir dann eine Kerze mit, die ich anzünde. Zum Anzünden, ach so. Nee. Ja, also. Also ich sagte, fiel es mir auch auf. Das ist eindeutig, zweideutig war. Und also die Kerze zünde ich dann an und dann, wie gesagt, vielleicht noch eine Creme dazu, was lecker riechendes. Und schaue mir dann halt auch selber. Also es kann ich ja jetzt auch sagen, direkt zwischen die Beine und schauen, ja, klar, was dann da passiert. Wohin auch sonst? Also auf dem dicken Zeh wahrscheinlich nicht, ne? Guckst du dir währenddessen. Geht denn trotzdem auch eine Erregung dann von diesem Bild, was du siehst, in dir aus? Kommt da etwas in die Gänge aufgrund des Optischen? Ja, natürlich. Ich denke mal, das wäre wahrscheinlich auch bei jedem anderen so, der das, oder könnte ich mir vorstellen, alleine schon, wenn man dieses sich da reinsteigern, wie der Körper sich da reinsteigert, wie der Körper sich aufmacht, gerade für mich als Frau, sicher wird das erotisch. Du hast ja auch gerade im Nebensatz so angedeutet, dass du nicht genau weißt, ob es vielleicht sogar eine bisexuelle Sphäre so in dir gibt. Ne? Und dann könnte das ja vielleicht auch darauf hindeuten, dass du auch Spaß daran hast, eben einen erregten weiblichen Körper, wenn es auch deiner ist, dann halt zu beobachten. Ja, ne? Das kann schon sein. Ja. Vor allen Dingen, weil ich mir auch irgendwo vorstelle, dass eine Frau viel halt mit einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Bewusstsein einer Frau gegenüber tritt, wie ein Mann einer Frau gegenüber tritt. Ja. 25, ne, bist du, sagte ich gerade. Ja. Wann hast du so diesen Spaß an der Eigenbeobachtung entdeckt? Das kann ich nicht sagen. Also mal geschaut habe ich wohl immer mal. Aber ich sag mal jetzt, dadurch, dass ich schon längere Zeit alleine bin, beziehungsweise keinen festen Partner habe, ist das häufiger als Sex. Und jetzt auch eigentlich erst intensiver geworden, dass ich mir halt die Zeit nehme und die Kerze und die Creme und diese Dinge. Ist das denn immer so, wenn du alleine für dich Spaß hast, dass es mitspiegelt? Nein, das nicht. Nein. Also das ist dann schon das Besondere, ne? Ja, dann gönne ich mir. Dann gönnst was. Du dir das, ja, mit der Kerze und die Creme. Fläschchen Wein dazu. Wie lange dauert denn so eine Seance dann? Das ist, sage ich mal, insofern recht unterschiedlich. Wenn mir danach ist, dann ist es auch, sage ich mal, für mich an der Zeit, dass sowas passiert. Und dann ist es, weiß ich nicht, ob man das vergleichen kann, ähnlich wie bei einem Mann, der recht früh kommt. Wenn es mir halt gefällt und ich weiß, was mir gefällt, dann muss es nicht unbedingt lange dauern. Also es kann 5 Minuten dauern, kann aber auch mal eine Stunde vielleicht dauern. Ja, doch. Das schon, ja. Unter Umständen auch, ja. Und danach gehst du entspannt ins Bett? Ich mache es meistens im Bett, weil der Schrank... Der Spiegelschrank. Also mein Spiegelschrank ist also recht günstig angebracht. Susanne, wie wäre das denn, machen wir mal einen kleinen Schwenk, die Vorstellung, dass du heimlich, bleiben wir auch bei einer Frau, dass du heimlich eine Frau beobachten könntest bei einem solchen Selbstspiel. Würde dich das erregen? Ich denke schon. Ich denke schon, dass Zusehen, was ich eben schon andeutete, wahrscheinlich auf jeden irgendwo erregend wirkt, wenn es denn Dinge sind, die einem selber gefallen oder die man selber gerne hätte oder die man irgendwo sich vorstellen oder nachvollziehen kann. Dann wünsche ich dir eine sehr attraktive Nachbarin, die vielleicht irgendwann mal vergisst, ihre Gardinen zuzumachen und dass du da reinschauen kannst. Susanne, alles Gute, danke für deinen Anruf. Ich wünsche dir eine gute Nacht und Dankeschön. Dankeschön, ciao. Ciao. Nette Stimme, Alexander, 24. Ja, morgen. Guten Morgen, Alexander. Bist du ein Spanner? Ja, aber ich muss dich kurz korrigieren, 25 ab heute. Du hast jetzt gerade Geburtstag? Ja, heute. Darf ich dir ganz herzlich gratulieren? Ich danke. Du alles Gute. Ja, das ist ja toll. Alles, alles Gute. 25. Okay. Ja, ich habe das Thema gehabt. Ich war, oder es war vor 2 Jahren im September. Ich habe mit meiner Ex-Freundin, wir sind seit einem Jahr auseinander, mhm. in einer Badewanne gut zugange gewesen. Mhm. Und wir haben im Erdgeschoss gewohnt. Mhm. So, und jedenfalls, irgendwie sagt meine Freundin so zu mir, hör mal, da ist einer am Fenster. Mhm. Ich sage immer, spinn hier rum. Ja, Moment gewartet, weitergemacht. Und dann sagt er immer, da ist wirklich einer. Ich sag, pass auf, du bleibst hier in der Wanne. Mhm. Ich sag, versuch ihm noch ein bisschen aufzuhalten, ich geh raus mhm. und guck mal nach. Also du konntest nicht direkt von der Wanne zu dem Fenster gucken? Ich saß mit dem Rücken zum Fenster. Ach so, so, na, ich raus, mich abgetrocknet, Handtuch rum, mhm. bin ins Schlafzimmer, Jogginghandschuhe angezogen, Turnschuhe angezogen, mhm. bin rum ums Haus. Da steht er, wir haben genau unterm Badefenster den Kellereingang gehabt, mhm. mit dem Geländer rundherum. Mhm. Ja, da steht er mit den Füßen auf dem Geländer und ist wie sein Allerwertesten da noch am Schrubben. Ach, der hat ja gar nicht gemerkt, dass du... Er hatte nicht gemerkt, er hat gedacht, du gehst mal irgendwie raus. Ich gehe irgendwie raus mhm. in die Küche oder ins ja. Wohnzimmer und... Ich sag, Hammer, macht das Spaß? Da hat er sich so erschrocken, wäre beinahe in diesen Kellereingang runtergeflogen. Ja, und dann habe ich ihn mir an die Seite genommen. Kanntest du ihn? Ich kannte ihn nicht. Mhm. Er muss eventuell aus der Nachbarschaft gewesen sein. Wie alt ungefähr? Ich kann es nicht genau sagen, er war damals 20. Ein ganz junger Typ, ne? Ja, ein junger mhm. Typ. Mhm. Also ich sag mal, so wie der aussah, ist das kein Wunder, dass er keine Frau hatte. Mhm. Warum? Ich sag mal, wer möchte schon mit dem Streuselkuchen und Aschenbecher auf der Nase? Naja. Okay, das ist ein anderes Thema. Du hast ja. ihn dir zur Brust genommen dann? Ich habe ihn mir zur Brust genommen, habe ihm gesagt, ich sag, erwische ich dich noch einmal, hau ich dir die Fresse ein. Mhm. Das habe ich wirklich zu ihm gesagt. Und das hat ihn beeindruckt? Wahrscheinlich nicht. 2 Tage später stand er wieder vorm Fenster. Wieder vorm Badezimmerfenster? Wieder vorm Badezimmer. Und ihr beide wart wieder zugange in der Badewanne? Diesmal nicht in der Badewanne, sondern die Waschmaschine muss da laufen. Ist aber auch ein heißer Ort für euch da, ne? Dieses Badezimmer. Ja, wie soll ich sagen, ein Kollege von mir, der wohnte in der Nachbarwohnung mhm. und der hat das auch schon mitgekriegt, dass da irgendwie mal jemand war, aber hat mhm. sich nichts bei gedacht. Jetzt sag, beschreibt mir doch mal euer Fenster. Ist das nicht... Das ist ein kleines Fenster, ich sag mal so 30 breit, 50 hoch. Mhm. Und ist es normales Glas, kein Milchglas? Das war normales Glas. Und ist es keine Gardine davor? Doch, Gardine ist vor, aber ich sag mal, wenn innen Licht dann ist im Bad und draußen ist dunkel, kann man super reingucken. Wahrscheinlich besonders, wenn man ganz nah davor steht, ne, vor dem ja. Fenster. So, du, hat er ein zweites Mal euch beobachtet? Ja. Was ist da und passiert? Jedenfalls ich dann wieder raus und wieder rein ins Bad, so, um ihn abzulenken. Mhm. Und hab das Telefon bei gehabt und hab mich so ins Bad gestellt, dass er mich nicht sehen konnte, dass ich telefoniert habe. Mhm. Ja, und hab den Kollegen von nebenan angerufen mhm. und hab gesagt, siehst du, dass du vor meinem Badefenster kommst, der Typ ist da. Ja, mein Kollege sich angezogen, raus, er stand auch wieder vor dem Badefenster. Und war zugange? Und jedenfalls hörte ich nur mal, wie einer brüllt, Alex, komm raus. Ich mir die Jogginghose an, freien Oberkörper, barfuß, scheißegal, kannst du mhm. nochmal eine Wanne. Bin raus, hab mit ihm gesprochen mhm. und hab zu ihm gesagt, hör ich jetzt einen dummen Spruch von dir, mhm. dann klatsch ich dir welche. Mhm. Ich sag, was wollte die Scheiße? Er sagte, hör mal, ich will auch nur meinen Spaß haben und mhm. das hat bei mir einen Blackout ausgelöst und ich hab zugeschlagen. Mhm. Ich hab den richtig schön bearbeitet, wie man so sagt, mhm. und der Kollege, der musste mich zurückhalten, mhm. die Mädels waren nachher auch draußen. Und ich habe für diese Aktion 3 Monate Kiste gekriegt. Das ganze Verhandlung, er hat mich angezeigt. Also dann hast du ihn aber heftig zugerichtet. Ich habe ihn richtig kräftig zugerichtet. Mhm. Er lag 2 oder 3 Monate im Krankenhaus. So lange? Was hat er? Hat er irgendwas gebrochen? Gar, er hatte einiges im Gesicht gebrochen. Mhm. Weil... Also ich kann natürlich die Empörung verstehen, aber das ist natürlich wirklich dann sehr überreagiert, ne? Ich muss dazu sagen, ich habe einen Blackout gehabt. Mhm. So, ich bin selber 2,5 Meter groß, mhm. habe meine 110 Kilo auf der Waage, mhm. ich mache Fitness. Und mein Kollege, der ist nur 1,70. Alexander, somit ist dann diese Geschichte eines Voyeuristen dann blutig ausgegangen, ne? Blutig, die du erlebt hast. Und für dich noch auch nicht so toll, aber ich hoffe, dass wenn nochmal sowas passiert, wieder ein bisschen zarter mit den Leuten umgehst. Ich würde es hoffen. Alexander, alles Gute. Tschüss. Ja, schönen Abend. Uwe, 34. Morgen. Morgen. Ach, hallo, bin ich dran? Ja, du bist sofort jetzt. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Ja, was soll ich sagen? Also spektakulär ist meine Geschichte nicht. Dann würde ich sagen, tschüss. Nein, um Gottes Willen. Nein, so nicht. Erzähl sie uns, sie wird sicher sehr nett sein. Ich habe es auch geschafft. Ja, also ich habe das eine ganze Zeit lang, muss ich sagen, hobbymäßig betrieben. Und ich weiß nicht, ob ich es nicht nochmal machen sollte, weil ich hatte eigentlich recht gute Erfolge, muss ich sagen. Du bist Hobby-Voyeurist. Ja, mehr oder weniger. Ja, erzähl uns deinen besten Erfolg. Erstmal. Ja, also pass auf, ich wohne mitten in der Stadt, das muss ich dazu sagen. Und ich habe mir damals, vor Jahren, habe ich mir überlegt, wenn ich sowas machen würde, wie würde ich das am geschicktesten anstellen? Mhm. Dann habe ich mir überlegt, ich schnappe mir irgendwelche Rohbauten, also jeweils mitten in der Stadt und so weiter und so fort. Ja. Ja, dann gucke ich mal. Ja, und das hat direkt nach kurzer Zeit hat das ganz gut eingeschlagen und ich habe also teilweise habe ich Leute gehabt, an denen konnte ich die Uhr stellen, ja, also dann konnte ich fast jeden Abend dahin, ja, ja, und manchmal war es auch wirklich hängen im Schacht, da war es eine Woche da unterwegs und dann hat es nichts getan. Also es konnte durchaus passieren, dass du dann in irgendeinem Rohbau gesessen hast. Ja, richtig, richtig. Ja, eine Stunde oder zwei Stunden. Ach, teilweise nächtelang, weil nicht so lang. Wenn man Urlaub hat, wenn man Zeit hat, klar. Das nenne ich dann Leidenschaft. Und du guckst und wartest darauf, dass in den gegenüberliegenden Fenstern irgendetwas passiert, was du oben hältst. Saßt du dann da mit Fernrohr oder Fernglas? Das ist halt ein notwendiges Utensil. Das ja, ist klar, Grundausstattung. Was hast du denn da alles so beobachtet? Ach Gott, natürlich wilden Sex und teilweise auch deprimierende Geschichten, also wo sich Leute dann gestritten, teilweise auch geschlagen haben. Ja, aber darauf kam es mir nicht an. Ja, ne? Also der Voyeurist unbedingt ist ja nicht nur scharf auf die sexuellen Dinge. Ne? Der Voyeurist ist ja interessiert daran, einfach der geheime Beobachter zu sein von Geschehnissen in einer anderen Intimsphäre. Das ist auch der Punkt. Also sagen wir mal so, das Sexuelle ist natürlich der Bringer. Ja, das ist für dich das Interessanteste. Das ist das Bonbon, das ist klar. Ja. So, da sitzt du in deinem Rohrbaum, wahrscheinlich vielleicht sogar, nehmen wir mal an, es ist Winter. Nee, um Gottes Willen, das im Sommer. Nicht an, ne? Okay, du sitzt in deinem Bürobau im Sommer mit deinem Fernglas, vielleicht zwei Stunden schon, und irgendwann geht da wirklich die Post ab im Wohnbau. Onanierst du dann? Nee, um Gottes Willen, nein. Ja, aber ist das nicht der Sinn der Angelegenheit? Der Kick ist, und das sagte ich eben schon, als ich mich mit einem Kollegen unterhalte, der Kick ist eigentlich, dass man da hockt und man muss hier immer tierisch aufpassen, dass man nicht erwischt wird, dass einen keiner sieht und so weiter und so fort, dass nicht vielleicht sonst noch jemand da ist, weil mir ist es zwar daran passiert, dass ich über jemanden gestolpert bin, der schon da war. Der genau dasselbe gemacht hat wie du. Und ja, sicherlich. Mhm. Und da habe ich mich dann jedes Mal total aufgebaut, aufgeplustert, habe so getan, als ob ich da irgendwie... zur Baustelle gehören würdest. Ja, ganz genau, ja. Bist du denn schon mal von jemandem erwischt worden, den du beobachtest? Nee, das ist noch nie passiert, nee. Was wäre denn, also ist für dich der besondere Kick an der Sache, dass diese Leute das eben nicht wissen, dass du zuguckst? Wäre es für dich genauso spannend, wenn die wüssten, dass du zuguckst? Nee, das wäre Love. Das wäre Love. Ja. Also wenn jetzt irgendein Pärchen dich anruft, hier, Uwe, wir wollen heute Abend ein bisschen Spaß haben, komm mal vorbei, setz dich wieder. Darauf würde ich mich einlassen. Würde ich auch einlassen, aber das ist ein anderes Thema dann wieder. Ja, das wäre nicht so ein Thriller, also dieses auch geheim und geheimnisvolle und vor allen Dingen, dass man sich halt vorkommt wie ein Detektiv ja schon fast. Wenn du dann aber solche sexuellen Dinge da beobachtest, erregt dich das doch auch. Das ist durchaus schon, ist schon passiert, klar. Wohin dann mit der Erregung? Ach ja, gut, dann ist man irgendwann, klettert man da wieder runter und dann fährt man nach Hause und dann... Da geht's dann. Da gibt's Mittel und Wege, ja. Und vor allem, ich bin ja auch nicht, permanent alleinstehend, bindungslos oder gehemmt oder was weiß ich. Ich habe auch meine Beziehungen und sagen wir mal so, in den Pausenzeiten, da kommt das natürlich geholfen. Also du würdest von dir aus nicht sagen, dass du ein krankhafter Jurist bist, sondern wie du es am Anfang schon sagtest, dass du das als Freizeitspaß machst. Relativ kopfgesteuert, ja, richtig. Ja. Wobei, das ist ja schon auch schon starker Tobak, ne, wenn du da stundenlang nachts in den Dingern sitzt. Das ist schon Engagement steckt dahinter. Ja, aber die Faszination, ich weiß nicht, ob ich die jetzt so rüberbringen kann. Aber doch, die kommt rüber. Ich spüre schon deine Lust dabei. Hast du ein schlechtes Gewissen? Du dringst ja in die Intimsphäre anderer Menschen ein. Ich trinke auch schon mal ab und zu. habe ich ein schlechtes Gewissen? Nein, weil ich brauche mich ja nicht zu rechtfertigen. Die sehen mich nicht, die kennen mich nicht. Das ist im Prinzip anonym. Das ist auswechselbar, sag ich mal so. Ja gut, aber die würden sich wahrscheinlich bedanken, wenn die wüssten, dass du da sitzt und dich daran... Ja, pass auf, das ist auch im Zusammenhang mit meinem Vorredner, also dessen Reaktion ich auch maßlos überzogen fand. Ja. Mhm. Sicherlich haben die ein Recht, sich zu beschweren. Sicherlich haben sie ein Recht, ihre Intimsphäre verletzt zu fühlen. Mhm. Ja. Nur andererseits, sagen wir mal, verstecke ich mich dahinter. Ich bin ja auch auswechselbar. Mhm. Also ich finde, der entscheidende Punkt ist folgender. Die Leute sind selbst dann schuld, wenn sie die Gardinen nicht vorziehen. Richtig. Wenn die Gardinen allerdings vorgezogen sind und es jemand dann trotzdem irgendwie noch versucht, dann kann ich das wirklich verstehen. Aber solange ich die Gardinen in meinem Schlafzimmer nicht vorziehe, brauche ich mich auch nicht darüber aufzuregen, dass der Nachbar sich daran aufgeilt, was ich da auch mache im Schlafzimmer. Ne? Das ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Ich könnte selber besser nicht ausdrücken. Uwe, danke für den Anruf. Kein Problem. Tschüss. Ciao. Jetzt ist der Lutz dran und der ist 38. Ja, hallo. Hallo Lutz. Ja. Wie bist du denn drauf? Auch ein Spanner? Nee, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Also, der Meinung meines Vorredners kann ich mir überhaupt nicht anschließen. Wie findest du denn so jemand, der sowas macht wie der Uwe? Ja, genau. Wie findest du das, wenn jemand sowas macht wie Uwe? Ich würde mal sagen, er dringt in die tiefste Intimsphäre von anderen Leuten ein. Okay, das haben wir gerade schon ein bisschen kommentiert. Ja, eben drauf. Zu dir. So, und bei mir war das ja auch so, dass wir, also meine damalige Verlobte, jetzige Frau, wir waren in Urlaub gewesen in Die Hagen bei Rostock, mhm. Haben dort gezeltet, mhm. und da waren auch so eine kleine Fensterchen, 3 Stück. Wie, im Zelt? Im Zelt. Mhm. Keine Ahnung von Zelten, deswegen frage ich so doof, ja. Ja, und da hörte ich, oder wir waren auch, ich sage jetzt mal so, bei der Sache, mhm. und hörte Geräusche, mhm. und aber ich hatte nur gedacht, weil das ist so eine Gegend, wo viele Wildschweine, mhm. auch, richtig zahme, mhm. die kommen mit ihren Frischlingen dahin und also es hätten Wildschweine sein können. Hätten sein können, so, ja. und ich habe dann den Beschluss gefasst, aufzustehen und mal nachzugucken. Nach den Wildschweinen mal zu gucken. Ja. Aber da waren vermutlich keine Wildschweine. Nee, war eben nicht. Sondern? Und da habe ich auch wieder so ein Rascheln im Gebüsch gehört und ich mit der Taschenlampe wieder geguckt, war ja nachts. Und sie hatten hier innen so ein Akku, dass sie Licht hatten, ne? Mhm. So, und der war ja an. Der war ja an, mhm. so, und naja, gut. Wer war da? War keiner da, mhm. so, jetzt denke ich, naja, gehst wieder rein. Ich mich wieder zu meiner jetzigen Frau gelegt und dann, naja, gut, Licht aus, mhm. und dann fertig. Und dann mitten mal aus, von draußen, Taschenlampe, mhm. wieder geguckt. Mhm. So. Dann habe ich mich rausgeschlichen, aber mhm. nicht durch das Vorderzelt, sondern unten drunter im mhm. Hinterzelt. Und dann habe ich mir geschnappt. Also es war ein Mann? Es war ein Mann. Ein Mensch, ein Mann. Wen hast du denn geschnappt? Den habe ich mir geschnappt. Und hast du ihn zur Rede gestellt? Und nee, wir hatten unser Zelt nicht weit von... Damals war das ja zu DDR-Zeiten so, dass er da auch hier so ein Posten vorne war. Mhm. Lutz, erzähl mal, was dann passiert ist. Du hast ihn dir geschnappt. So, da habe ich ihn reingeschleppt. Mhm. Da habe ich ihn reingeschleppt. Mhm. Obwohl er einen Kopf größer war wie ich. Mhm. Was ist da passiert? So, und der hat die Polizei gerufen. Der hat die Polizei gerufen. Und wie endete das Ganze? Das Ganze endete, dass die Polizei gekommen ist und hat ihn dann abgeholt. Mhm. Und was ist daraus geworden? Weißt du das? Nee, das weiß ich eben nicht. Aber was ich weiß, dass er nicht einbrechen wollte, weil ich vermutet habe. Sondern euch beobachten. Eigentlich hatte ich vermutet, er wollte einbrechen. Ja. Aber nee, er hat nur wirklich gespannt. Den, ne? So geht das dazu auf den Zeltplätzen. Danke. Ja, eben drum. Danke eben für deinen Anruf. Ja. Tschüss, Lutz. Ja. Heinz, 38. Ja, hallo. Hi, Heinz. Hallo, Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, es ist folgendes. Vor 3 Monaten war ich mit meiner Freundin hier bei mir zu Hause. Ja. Ja, da hatte man ja ein Sexerlebnis die Nacht und dann sind wir natürlich beobachtet worden. Natürlich, warum natürlich? Ja, weil das öfters hier so passiert, ne? Also in der Wohnung war das? In der Wohnung, ja, jo. Zwei da drüben und waren zu gucken und hat das beide so tierisch angetan, dass wir weitergemacht haben. Wie habt ihr das denn gemerkt? Ja, plötzlich bin ich auch gestanden. Also es war abends, ja? Ne? Es war abends? Abends, ja, Stellungswechsel, ne? Gut, auf einmal sehe ich auf einmal, dass da jemand am Fenster am Reingucken war, in mein Fenster rein. Ja, also auch ebenerdig. Ja, genau. Ne, ich wohne auf dem Hinterhof und da können sie sehr gut reinschauen. Gut. Plötzlich sage ich zu meiner Freundin, guck mal, da ist jemand. Er ist unser Beobachter. Dann meinte sie, ach komm, dann mal weitermachen, dann hat der auch seine Freude. Ja, ehrlich. Cool, ne? Cool reagiert. Ja, cool reagiert. Hast du auch gedacht, warum nicht, ne? Ja, sicher. Und da haben wir dann weitergemacht, ne? Und er hatte seinen Spaß. Ja, und er hatte seinen Spaß, seine Friede, fröhlich Eierkuchen, ne? Ja, und dann ging es natürlich weiter zur Sache. Am nächsten Tag kam er und hat mich gefragt, ob wir dann nochmal so eine Studio fortsetzen. Moment, kanntest du ihn denn? Ja, hier vom Sehen, ja klar, ist er mein Nachbar. Vom Sehen kanntest du ihn, achso. Ja, vom Sehen, ja klar. Und dann hat er mich auf der Straße angesprochen, meinte, man kommt hier die Fortsetzung. Und wann kam die Fortsetzung? Ja, bis heute nicht. Wir haben die Jalousie nachher zugemacht. Also das war trotzdem nachher ein bisschen peinlich. Also ganz recht war es euch dann doch nicht. Nee, aber beim ersten Mal hat es voll angetan. Also war das da in dem Moment schon so ein Kick, dass euch das gefallen hat? Ja, richtig. Super Kick war das. Ja, super. Und du meinst, das wäre nicht ausbaufähig? Kann man nochmal ausprobieren, eventuell. Wenn die Grundstimmung so da ist bei dir und deiner Frau, genau. Kann der Nachbar hoffen. Kann der Nachbar hoffen und dann kann er sich da seine Späßchen nachgeben. Und das hat sich überhaupt nicht, wir haben ja gerade schlimme Geschichten gehört, ne, dass die Leute richtig böse waren. Also dass da in deine Intimsphäre eingedrungen wurde, war dir völlig egal. Ach, das war mir egal in dem Moment. Warum? Ich gönne ihm seinen Spaß. Ja. Wenn er keine Frau hat und er muss dann... Heinz, wenn dieses eine Frau gewesen wäre, hätte dich das dann noch mehr angemacht, wenn die dazu geguckt hätte? Ja, bestimmt. Ne? Ja. Hundertprozentig. Ja. Also sollte der Vorhang weggetan, ne? Also wäre vielleicht keine schlechte Idee, wenn der Nachbar auch die Nachbarin noch mitbringen würde und sich vor euer Fenster stellen würde. Da hätte deine Frau was davon und du auch davon. Ja, sicher, ne? Klar. Das wäre doch keine schlechte Idee. Vielleicht hört der Nachbar heute Nacht zu. Ja, hoffentlich. Danke für deinen Anruf. Jo, bitte. Tschüss. Jetzt ist Steffi dran und die ist 22. Ja, hallo. Hi. Ja, ich wollte auch zwei kleine Geschichten erzählen. Und zwar, ich war Opfer wie auch Spannerin. Dann erzähl, wie du willst. In welcher Reihenfolge? Ja, erstmal das Opfer, würde ich sagen. Ja. Und zwar, ich wohne im dritten Stock und habe direkt mir gegenüber keine Nachbarn, habe aber eine Sparkasse gegenüber. Und wenn ich in der Wohnung so rumlaufe, privat, dann habe ich grundsätzlich meistens gar nichts an. Und und keine Jalousien vor oder sowas? Ich habe Jalousien mal den ganzen Tag hochgezogen. Ja. Also das war ist immer offen gewesen. Naja, ich kam gerade aus der Dusche und ich habe dann auch mal so ein bisschen länger, creme ich noch ein und intensives Abtrocknen. Mhm. Was ich jetzt nicht registrierte, ist das gegenüber der Sparkassendirektor. Genau, also da war ein Bauarbeiter auf dem Dach. So. Und das hatte ich nicht mitbekommen. Mhm. Naja, auf jeden Fall fühlte ich mich irgendwie beobachtet und fühlte mich aber eigentlich auch ganz wohl. Ah. Und registrierte nun, dass diese drei Bauarbeiter auf dem Gerüst ganz vorne anstanden und mir nun ins Zimmer reinguckte. Ja. Naja, ich bin dann ganz langsam aufs Fenster zugegangen und habe also mit aller Ruhe diese Jalousie runtergelassen. Nackt? Ja, nackt. Ganz langsam. Und die Bauarbeiter haben sich wirklich gebückt, um noch also den letzten Blick zu erhaschen. Und also mir war es nicht unangenehm, ganz im Gegenteil. Du bist richtig bösartig, quälst die armen Männer und hältst die Männer von der Arbeit ab. Deiner wäre wahrscheinlich einer runtergefallen. Genau, wahrscheinlich. Ja, aber du hattest deinen Spaß, dass die Jungs sich da so angesprochen gefühlt haben. Also ich war ziemlich erregt, das habe ich auch gemerkt. Ja, so weit ging es dann schon, dass du richtig sexuell erregt warst. Ja. Dann hättest du eigentlich doch das Ding oben lassen können. Hätte ich eigentlich, aber dann wäre die Situation zu lang gewesen. Das war einfach dieser erotische Kick in dem Moment und das hat mir auch gereicht. Also du bist eine Exhibitionistin auch, ne? Auch, ja. Kann man dann sagen. Auch. So, aber du bist auch eine Spannerin. Ja, und zwar... Mit allen Wassern gewaschen? Ja, doch. Mein Vater hat früher Pornofilme geguckt im Wohnzimmer, immer wenn meine Mutter schon zu Bett gegangen ist. Ja. Und ich bin als Kind, konnte ich immer sehr schlecht schlafen und bin dann immer so durch den Flur gelaufen. Und habe natürlich registriert, dass der Fernseher läuft und habe dann einfach mal durchs Schlüsselloch geguckt. und sah ja nun meinen Vater vor diesem Pornofilm sitzen und konnte an der Armbewegung erkennen, anhand von Filmen, die ich schon gesehen hatte, was er dort tat. Ach, die Pornofilme kanntest du schon? Die hatte ich mal gefunden, ja. So. Ich habe mal die Wohnung durchsucht. Nein, aber auf jeden Fall hat mich das sehr erregt. Ich konnte in dem Moment mit dieser Körperregung aber nichts anfangen, weil ich war 11 Jahre und hatte selbst meinen Körper in dem Moment noch nicht entdeckt. Kam später aber dann ganz automatisch. Also es war jetzt nie, dass ich das Bedürfnis hatte, dadurch mit meinem Vater irgendwelchen sexuellen Kontakt zu haben, sondern diese Erregung im Moment, jemanden zu beobachten. Ich habe in dem Moment auch gar nicht meinen Vater gesehen, sondern jemanden zu beobachten, der sich selbst befriedigt, der solchen Film guckt. Also kann ich nachvollziehen, dass man da selbst erregt wird, wenn man jemanden beobachtet, der in höchster Erregung ist. Ja. In dem Fall kann ich es nicht nachvollziehen, weil ich glaube, wenn ich da einen Elternteil gesehen hätte, ich hätte nicht vergessen können, dass das mein Vater ist, der das macht, und hätte mich dann abgetaunt. Manchmal habe ich mir gesagt, oh Gott, mein Vater ist ganz schlimm, ganz böse, warum tut er sowas? Weil man ja auch so eine Vorstellung hat von seinen Eltern, alles ganz toll, sie lieben sich. Aber ich habe in diesen Momenten nicht meinen Vater dort gesehen, sondern wirklich einen Mann, der es sich selbst macht. Und habe auch seit dem Zeitraum eigentlich angefangen, mich selbst zu befriedigen und mich selbst zu entdecken mit Spiegeln und solche Sachen. Ist ja schon verrückt, ne? Dass das dann durch so etwas ausgelöst worden ist bei dir. Genau. Gibt es heute noch andere Situationen, wo du gerne hinguckst oder was dich sexuell dann auch so erregt, wenn du andere beobachtest? Hast du das Glück dann für dich schon mal solche Situationen zu sehen? Ja, also ich habe es einmal bei der Selbstbefriedigung wie die andere junge Dame, dass ich mir sehr gerne dabei selbst zugucke und beim Sex mit meinem Freund. Der weiß nichts davon, von dieser Neigung, sondern also er ist der Meinung, das gehört zum Sexspiel dazu. Dieses in den Spiegel gucken. Achso, also wenn ihr miteinander schlaft, ist immer der Spiegel, also du platzierst das dann so, dass der Spiegel, dass du das sehen kannst. Ja. Wie wäre es denn, wenn du euch mal auf Video aufnehmen würdest? Das wäre da wahrscheinlich auch was für dich, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich habe schon den Gedanken gehabt, aber es hat sich die Möglichkeit noch nicht geboten. Meinst du, dass ihn das abtörnen würde? Ich glaube, er würde sich ein bisschen komisch dabei vorkommen, weil ich bin ganz natürlich auch vor der Kamera. Also jetzt, ich habe auch schon Nacktfotos gemacht, solche Sachen. Und er würde sich wahrscheinlich verstellen, deswegen wäre es besser. Du sagtest du gerade, dass du deinem Freund von dieser Neigung nichts hast. Ich finde das ja, also das ist ja nicht schlimm, wie du es beschrieben hast. Das finde ich durchaus noch im normalen Bereich. Also. Ja, für viele, wie vielleicht für uns, ist es im normalen Bereich. Aber ich meine, du hast es aus den Geschichten vorher gehört, dass manche doch ziemlich aggressiv auch reagieren. Und ich sag mal, bei mir, also mein Vater hat nie etwas davon erfahren. Meine Mutter, meine Schwester, niemand. Und es ist genauso jetzt mit dem Bauarbeitern. Das ist vielleicht mal ganz witzig, kann man auch vielleicht mal erzählen. Nur ich mache es heute zum Beispiel noch, dass ich an Wohnungen vorbeilaufe, ohne es bewusst zu merken, und mal ans Fenster gucke, weil es die Gardinen aufgezogen. Und da ist eben auch, was ich vorhin schon sagte, gar nicht unbedingt immer das Sexuelle im Vordergrund, sondern du willst einfach Beobachter sein, heimlicher Beobachter. Ne? Und wenn die Leute gerade beim Abendbrotessen sind, findest du wahrscheinlich interessant. Ne? Genau, weil ich einfach auch wissen möchte, wie läuft es in anderen Familien. Genau, anderen wie schneiden die ihr Brot, wie dick ist die Wurst drauf oder irgend sowas. Ne? Ja, das ist wirklich so. Ja. Also ich habe da auch eine Ader weg. Ich kann das gut verstehen. Ich war als Kinder in Gummersbach, sind wir gerne immer durch die Siedlungen sind wir gelaufen und nachts haben wir einfach abends in die Küchen geguckt und haben die Leute beobachtet, wie die gekocht haben. Das fanden wir spannend. Ich muss auch dazu sagen, ich habe auch ein Fernglas, das ich dann manchmal benutze, obwohl man es eigentlich ja nicht darf, aber... Also Steffi, die Superspannerin. danke schön. Danke für deinen Anruf, Steffi. Danke, tschüss. Ciao. 1.33 Uhr, 10 Sekunden, jetzt machen wir Pause. Ihr Lieben, hier ist der 1 Live Domian, das Talkradio aus Köln vom Westdeutschen Rundfunk, vom WDR Fernsehen und von Radio 1 Live. Ich habe gerade erfahren, dass jetzt während unserer kleinen Pause etwa 300.000 Leute zugeschaltet haben. Und denen muss ich jetzt sagen, was wir hier heute Nacht besprechen. Unser Thema heißt die Lust am Spannen. Und ich möchte gerne reden, habe es ja auch gerade schon, mit Spannern, mit Voyeuristen, mit Leuten, die Lust am Zugucken haben, die auch damit eine mehr oder weniger starke sexuelle Erregung empfinden. Und ich möchte natürlich auch gerne mit Leuten reden, die Opfer von Spannern geworden sind oder die sogar gerne Opfer von Spannern geworden sind. Thema Voyeurismus und Spanner. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Faxnummer 0130 1151 22. Wenn ihr faxt, bitte, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer draufzuschreiben, weil wir sonst gar nicht in Kontakt kommen können. So. 26 Jahre alt. Vielleicht ein Spanner, vielleicht auch nicht. Andi, hi. Hi. Ja. Hallo Jürgen. Wie bist du denn gestrickt? Ja, also das kam eigentlich mehr oder weniger durch einen Zufall. Ja. Ich und eine Kollegin von mir, wir haben mal eine Stellenanzeige aufgegeben, weil wir einen Nebenjob gesucht haben. Und da kamen nicht so Angebote, die wir uns so erhofft hatten. Also da kamen mehr so Angebote aus sexueller Hinsicht. Na, auf eine Stellenanzeige? Auf eine Stellenanzeige, ja. Also ich habe eine Telefonnummer angegeben und da haben sehr viele angerufen, die eine andere Absicht hatten. Und das war teilweise nicht gerade sehr schön, aber da hat ein älterer Herr angerufen. Das klang ganz interessant, also hat so ein bisschen die Neugierde geweckt. Der wollte, dass man ihm bei der Selbstbefriedigung zuguckt. Ja, und wir haben das eigentlich nicht so ernst genommen, wir haben da auch Spaß, wir sind so drauf eingegangen, haben uns eigentlich mehr so einen Witz rausgemacht. Ja, und er hat uns auch gleich seine Adresse gegeben und so weiter und Telefonnummer und haben wir gesagt, so ja, wir kommen mal vorbei. Echt? Und er meinte so, ja, gut, wir können uns ja mal kennenlernen, wenn wir uns sympathisch sind. Wir setzen uns mal bei mir im Garten hin und reden ein bisschen und dann können wir auch mal sehen, ob wir das machen oder nicht. Und da haben wir uns halt den Spaß gemacht und sind dann mal hingefahren. Ihr seid hingegangen? Wir sind hingegangen. Ihr beide zusammen, du und die Kollegin? Ich und meine Kollegin. Ja, und dann? So, und dann saßen wir im Wintergarten und wir haben gedacht, es bleibt jetzt wirklich nur bei einem Gespräch. Wir wollten uns dann die Menschen eigentlich nur mal angucken, so aus Neugierde und eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ja. Ja, dann haben wir da ein Campari getrunken. Ja, und so geredet, hat er so, also sehr viel aus seinem Leben erzählt. Wie alt war er? Er war 61. Und ja, und da meinte er so, ja, ich habe jetzt Lust, meinte er auf einmal. Wenn ihr ein bisschen Geld verdienen wollt, dann können wir gleich loslegen. Und die Antwort? Ja, wir haben uns angeguckt, ein bisschen gegrinst und da meinte sie zu mir so, ja, warum eigentlich nicht? Hat er denn gleich ein Angebot gemacht, wie viel Geld ihr verdienen könnt? Ja, wir haben davor darüber gesprochen, er meinte so, so um die 100 Mark pro. Also pro Person? Zugucken 100 Mark, nee, für uns beide. Ja, und dann? Ihr habt zugenickt? Wir haben genickt und ja, er meinte so, ich muss mal kurz noch auf Toilette vorher, dann ging er kurz weg. Und wir guckten uns an und wussten gar nicht so recht jetzt, was haben wir jetzt gemacht, ne? Ja. Weil wir auch mit der Situation, die wir kannten ja die Situation überhaupt nicht. Ist auch eher eine ungewöhnliche Situation, in die man nicht so jeden Tag kommt. Ja, so, eben, aber... Mach's nicht so spannend. Er kam zurück und dann? Er kam zurück und er so, ja, wir gehen jetzt mal ins Wohnzimmer, meint er, da macht er das immer. Und dann kam auch so raus, dass er das, also, dass er wohl öfter auf solche Anzeigen antwortet. Also er meinte jetzt, unsere Stellenanzeige, er meinte, die wäre wohl etwas zweideutig gewesen. Und also auf jeden Fall hat er schon mit anderen Pärchen das wohl irgendwie gemacht. Und so haben wir das rausgehört. Und ja, und dann hat er gesagt, setzt euch bitte auf die Couch. Er weiß jetzt nicht, ob es sofort klappt, meint er, aber wir kriegen unser Geld so oder so, ob es klappt oder nicht. Ja, und dann hat er sich die Hose ausgezogen. Ja, und dann hat er losgelegt. Und wir saßen auf der Couch und haben zugeguckt. Und das war eine sehr verkrampfte Situation, sag ich mal. Also ich habe ihre Hand gegriffen, also ich bin nicht du hast dich meine Kollegin zusammen, aber ich habe ihre Hand gegriffen, um dich festzuhalten. Um mich festzuhalten, ja. Und ich hatte auch, also ich musste mein Grinsen verbergen, weil ich fand das Ganze sagen, ein bisschen lächerlich. Wie bizarr, ihr beide sitzt dann da, schweigend und haltet eure Hand fest und der alte Herr fängt da an zu onanieren. Ja. Und ist er dann bis zum Schluss gekommen? Er ist bis zum Schluss gekommen, was dann etwas unangenehm war. Also es hat nicht gleich geklappt. Und es hat, glaube ich, insgesamt nur 3 oder 4 Minuten gedauert. Es kam mir aber unendlich lange vor. So, und dann, wie löst man dann eine solche Situation auf? Denn was ist es passiert? Wer sagt dann was? Und wie? Ja, also er hat sich erst er hat sich hingestellt vor uns, so ungefähr 2 Meter Abstand. Und dann hat es bei ihm noch nicht so richtig geklappt. Dann hat er sich auf den Sessel gesetzt und dann kam er wohl doch in Erregung. Ja, und das war eigentlich Wort. Wir haben nichts gesagt. Und wo er dann kam, ist er aufgestanden, kam richtig in unsere Richtung gelaufen und hat uns dann fast angespritzt. Also das finde ich dann nicht so, wir haben uns dann wirklich so ein bisschen zur Seite gehechtet. Ist klar, okay. Als es dann fertig war, wie hat sich das aufgelöst? Ja, er war entspannt, also er hat eine ziemliche Erregung gehabt. Und er so, oh, hat es euch dann auch gefallen? Und dann meinte er so, er muss auch ein bisschen merken, dass diejenigen, die zugucken, das auch ein bisschen erregt. Sonst kommt bei ihm auch nichts rüber. So hat er uns das erzählt. Also habt ihr noch miteinander geredet eine Weile? Wir haben geredet. Dann er so, ja, das war ganz schön. Hat er sich wieder angezogen. Also und wie lange wart ihr dann noch da? Ganz, ja, wir haben noch ein Bier getrunken. Und hat er uns noch mit seinem Auto nach Hause gefahren. Und dann habt ihr die 100 Mark in die Hand gedrückt bekommen. Ja, genau. War es für dich oder für euch nicht ekelhaft? Ja, also es war, also im ersten Moment, sag ich mal, er hat uns nach Hause gefahren, wir sind ausgestiegen und dann haben wir uns angeguckt, uns beide, haben gedacht, wir sind auch beide nicht mehr ganz normal. Warum haben wir das gemacht? Klar, ich meine, aber auch währenddessen. Ja, währenddessen war irgendwie, da haben wir, ja, ich weiß auch nicht, ich war so, wie gesagt, ich habe ihre Hand gehalten. Also, weil ich auch nicht genau wusste, du hast es gar nicht realisiert wahrscheinlich in dem Moment. Nee. Aber es hat dich nicht erregt. Es hat mich absolut nicht erregt. Das kann ich mir vorstellen. Und die Freundin wahrscheinlich auch nicht. Die Bekannte. Nee, sie hat gesagt, also sie hat gesagt, sie fand das interessant, das mal zu sehen. Als Phänomen halt. Ne? Als Phänomen mal zu sehen. Das heißt, ihr würdet das nicht nochmal machen? Nee, wir haben es auch nicht nochmal gemacht. Wir sind auch, kann ich verstehen. Er hat auch gesagt, wir sollten nochmal anrufen und... Einmal langt dann, ne? Es hat wirklich gelangt, ja. Andi, danke für deinen Anruf. Alles klar. Tschüss. Ciao. Markus, 25. Ja, grüß dich, Bau. Ja. Ja, erstmal wollte ich wissen, wie das Lied heißt, was er in der Pause immer spielt. Oder von wem das ist. Das Lied kann man gar nicht kaufen, es sei denn über eine 1Live-CD. Und dieses Stück ist extra für diese Sendung komponiert worden. Also es ist was ganz Exklusives. Wunderbar. Ja, folgendes. Ja, ich habe auch mal gespannert mit einem Kollegen. Da waren wir also mit einem Fußballverein vor etwa 10 Jahren. Am Gründelsee, das ist in Österreich, an einer Jugendherberge, direkt am See. Dort hat man so einen riesen Steg, da haben wir uns meistens aufgehalten, sind da schwimmen gegangen, etc. Dort konnte man auch KLUs leihen. Das sind Dinger, die kippen sehr schnell um, haben wir dann festgestellt. wir sind da los, schräg gegenüber. Also auf der anderen Seite des Sees war ein FKK-Strand. Ja. Ja gut, da habe ich vorne rechts gesessen, der Kollege, mit dem ich rübergepaddelt wollte, hinten links. Wir wollten halt gucken, was da so abgeht. Ja, sind los und dann irgendwann... ja, auf halber Strecke, sag ich mal, dann bewegte er sich langsam von hinten links nach hinten rechts und ich habe vorne rechts gesessen. Und das ist eine Sache in so einem Boot, das kippt innerhalb von 2 Sekunden um, das ist dann auch passiert. Wir lagen dann quasi im Wasser. Wir waren dann nicht mehr ganz so weit weg von diesem FKK-Strand, dass da gleich 2 ältere Herren rein ins Wasser und uns versucht haben zu helfen, weil das Boot guckte nur das Kiel aus dem Wasser. Mehr nicht mehr, weil diese Dinger halt ziemlich schnell sinken. Ja, die haben uns dann mehr oder weniger geholfen, dieses Boot an Land zu ziehen, an diesen FKK-Strand. Und somit wart ihr dann da? Bitte? Somit wart ihr dann an dem FKK-Strand? Somit waren wir dann zufälligerweise auch da, ja. Was habt ihr da beobachtet dann? Ja, was heißt, was haben wir beobachtet? Wenn man 15, wie das so ist, pubertäre Phase, hin und gucken, was abgeht da. Ja, was ging ab da? Ja, nicht viel. Die haben da gelegen, die haben geschwommen, die haben eigentlich das gemacht, was jeder andere am Strand wahrscheinlich auch angezogen macht. Ganz normal FKK. Richtig, ganz normal. Also da ist nichts passiert, was man eigentlich nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Das war so ein abgestecktes Stück, sag ich mal, FKK-Strand getan, mehr oder weniger. Da wart ihr 15 Jahre alt? Ungefähr, ja. Hast du zum ersten Mal damals dann so eine Masse nackter Menschen gesehen? Auf einem Fleck mit Sicherheit, ja. Auf jeden Fall. Wie fandest du das dann damals? Ja, also wir waren erstmal geschockt durch dieses Kentern des Bootes. Wir waren erstmal war der See ziemlich kalt und wir haben eigentlich erstmal uns dann nur noch amüsiert über die ganze Geschichte, weil dann halt auch noch dann 2 nackte Menschen auch noch auf uns zukamen, die uns dann auch geholfen haben, das Boot an Land zu ziehen. Ja, was heißt peinlich, möchte ich nicht sagen, aber es war irgendwo schon ziemlich unangenehm. Ja, ungewöhnlich dann auch, ne? Ungewöhnlich, ja klar. Also das ist noch ganz harmlose Spannung, würde ich sagen. Ja, im Endeffekt klar. Wir sind dann halt wieder zurück mit dem Boot, dann ich natürlich vorne rechts, eher hinten links, damit wir bloß nicht wieder irgendwie das Gleichgewicht verlieren. Und ihr hattet viel und lange etwas zu erzählen. Ja, so. Lieber Markus, danke, ciao. Kein Problem, ciao. Wolfgang, 51. Ja, hallo Domian. Hi. Ja, Domian, ich habe mal was ganz Verrücktes erlebt, das sagt natürlich jeder, ne? Nicht alle, manche stapeln ja auch tief. Ja, es ist also ungefähr 28 Jahre her. Ja. Ich war damals mit meiner heutigen Frau noch befreundet. Mhm. Und wie es dann so ist, man hat dann ja auch mal ein Bedürfnis und man fährt dann halt in den Wald. Mhm. Damals waren ja die Eltern noch nicht so kulant wie heute. Genau. Ja, Parkplatz ausgesucht, so ein bisschen in rückwärts in den Waldweg gefahren, dass man nicht so auffällt. Naja, und dann waren wir, als wir dann fertig waren und auch schon wieder angezogen waren, habe ich zu meiner damaligen Freundin gesagt, mach doch mal uns eine Zigarette an. Mhm. Naja, hat sie dann auch gemacht und plötzlich wurde es hell im Auto. Ich sage immer, du sollst nicht das Licht anmachen, du brauchst nur eine Zigarette anmachen. Mhm. Und was war es? Es stand draußen einer mit der Taschenlampe. Dick vermummt, kaum zu erkennen. Und da kriegte ich Frost, da kriegte ich richtig Wut. Mhm. Da habe ich den angebrüllt, hau ab! Mhm. Wie man das halt, nehme ich an, wie es alle dann machen würden. Mhm. Und dann ist der nach hinten weggelaufen. Mhm. Also es war kein Förster. Bitte? Es war kein Förster. Nein, war kein Förster. Mhm. Nein. Förster kenne ich. Ja. Und da ist er nach hinten weggelaufen. Mhm. Und ich habe dann den Motor angelassen und bin dann rückwärts in diesen Waldweg reingefahren. Mhm. Ziemlich zügig und wollte den also zur Rede stellen. Mhm. Ich hätte das also beinahe umgefahren. Mhm. Was natürlich im Nachhinein totaler Quatsch ist. Es ist also völlig überreagiert. Ja, hast du ihn denn erwischt noch? Nee, der war schneller. Mhm. Hat er denn, wenn ihr das rekonstruiert, dann hat er euch dann wirklich dann beobachten können? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Und ihr hättet doch die Taschenlampe schon vorher bemerkt. Also die Taschenlampe hätte man mit Sicherheit bemerkt. Mhm. Vielleicht war es irgend so ein Spinner, der nachts durch den Wald läuft oder und hat uns zufällig gesehen. Ja. Ich weiß es nicht. Ist also fast überhaupt nichts passiert, ne? Nö. Dem wäre doch fast was passiert. Was war es denn für ein Auto? Wo wir drin waren? Ja. Ein BMW, das geht ja. Also im Käfer wäre es schwieriger gewesen. Ne? Geht auch. Hast du auch noch? Haben wir auch probiert. Geht hervor. Ja, und dann haben wir, also wie gesagt, ich habe dann versucht, den rückwärts durch den Waldweg noch zu erwischen. Mhm. Der ist seitlich weggesprungen. Und ich hatte so eine Stinkwut. Ich bin dann also in unseren Ort gefahren, habe noch einen Kumpel geholt. Ich sag, komm her, los, wir suchen den mal. So nachhaltig hat das gewirkt. Ja. Das war Schock fürs Leben. Das war Schock fürs Leben. Aber ihr habt ihn nie erwischt? Nee. Vielleicht sogar ganz gut, sonst wären vielleicht noch üble Dinge passiert. Gottes Willen. Ja. Wir haben zwar dann einen Scheinwerfer im Wald gesehen, der ist und auch gehört mit dem Moped. Der ist mit dem Moped da gewesen. Ja. Das ist so 3 Kilometer vom nächsten Ort weg gewesen. Ja. Und Wolfgang. Ich danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Ja, tschüss. Tschüss, Domian. Ein Namensvetter. Nicht Domian, aber Jürgen. 20 Jahre. Hi. Hallihallo, Jürgen. Ja. Ja. Leg mal los. Ja, loslegen. Also ich und mit meiner Freundin, ja, wir sind jetzt knapp ein Jahr zusammen. Mhm. Und irgendwann hat sie mir dann mal erzählt, so, ja, sie hätte mal Bock, so, dass mal jemand zuguckt und so. Mhm. Na, und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist gar nicht so schlecht. Erst habe ich natürlich gedacht, oh nein. Und da habe ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen, ne? Mhm. Dachte ich, ja, das wäre gar nicht so schlecht, ne? Nur dann waren wir uns noch nicht darüber einig, so, ob jetzt Junge oder Mädchen. Mhm. Sie wird natürlich lieber ein Junge, weil sie meint, da passiert mehr, da wird man auch mehr sehen. Und ich meine, ich gehe natürlich nicht so auf Junge und dachte ich, naja, vielleicht, ich wäre lieber so, hätte mehr Bock auf ein Mädchen, ne? Mhm. Tja, und das ist eben so noch unser Problem, dass wir noch nicht so wissen, wer uns da jetzt zugucken soll, aber... Ach so, es ist noch gar nicht vollzogen. Nein, leider nicht. Also es ist auch nicht einfach, so jemanden zu finden. Glaube ich. Aus dem Bekanntenkreis oder so, ne? Ja, wie stellt ihr euch das denn vor? Wie soll derjenige oder diejenige zugucken? Soll die mit in euer Schlafzimmer kommen, in der Ecke sitzen und still sein? Oder ja, nein. Also wir haben auch ziemlich viel Bock auf Sex an ungewöhnlichen Orten. Ja. Also letztens haben wir... Also nehmen wir das Beispiel Wald doch. Ja, ja, genau, Wald. Genau, dass wir dann da eben irgendwo in der Büsche, nicht gerade in der Büsche, irgendwo auf einer Lichtung oder so, ja, dass dann da irgendjemand mit Waldi Gassi geht oder so und dass der dann uns eben sieht und dann sich dabei was tut, dass man es auch sehen kann, ne? Aha, also, es soll nicht nur sein, dass da jemand zuguckt, es soll auch so sein, dass der oder diejenige sich dabei selbst befriedigt. Genau. Das wollt ihr sehen. Genau, das wäre ganz geil. Wenn ihr euch nicht auf das Geschlecht einigen könnt, dann versucht doch ein anderes Pärchen zu finden, die euch zugucken. Ja, wie soll man das anstellen? Das weiß ich auch nicht. Ja, genau. Frag, bist du noch Schüler? Nein, mehr oder weniger doch Abendschule. Ne? Frag doch mal in der Abendschule. Nein, das meine ich natürlich jetzt nicht ganz ernst, aber... Ja, das wäre ein bisschen peinlich vielleicht, glaube ich, dass da nicht so ja drauf reagieren würde. Gibt es denn so ganz geheime Hintergrundgedanken und sehen sich da auch, dass diese Person oder dieses Pärchen vielleicht dann irgendwann sich auch dann richtig zu euch gesellen sollte und dass ihr dann zu viert? Nein, überhaupt das nicht. Es ist auch egal, wie es aussieht oder so, einfach nur, dass wir sehen, dass da was passiert, weil... Es ist völlig egal, wie es aussieht. Ja, klar, genau. Oh ja. Ich ahne schon, was wir an Faxen gleich hier kriegen werden. Ja, Angebote. Ja. Dieser Vorschlag kam von deiner Freundin. Ja. Genau. Hat die denn einschlägige Erfahrungen schon gemacht? Nein, also es ist so, dass wir uns beim Sex auch gegenseitig gerne zugucken, ja, wenn wir das machen. Also mich macht das geil, wenn sie es selber macht und sie macht das geil, wenn ich es selber mache. Und irgendwann sind wir mal so auf den Trichter gekommen, hey, das wird uns auch geil machen, wenn es auch jemand anders dabei zugucken würde. Also ich finde, da muss es ja Mittel und Wege geben, dass da ein nettes oder auch weniger nettes Pärchen sich findet, die euch diesen Spaß bereiten. Muss ja nicht unbedingt Pärchen sein. Muss auch kein Pärchen sein, ne? Also man könnte sich dann schon, also wenn da Angebote kommen, dann könnte man sich da auch schon irgendwie Kompromisse finden. Man kann sich irgendwie arrangieren, ne? Ja, Hauptsache, da ist jemand und da passiert was. Ja, denke ich auch. Da geht's euch drum. Mal gucken, Jürgen. Ne? Und dann telefonieren wir irgendwann nochmal. Ja, klar. Ja? Und wenn Faxe ankommen oder so, ruhig irgendwie, ne? Dann tauschen wir meine Adresse kommen. Tauschen wir die Erfahrung aus. Ja. Mach's gut. Kein Problem. Tschüss. Bis dann, ne? Tschüss. Jetzt ist am Telefon Susi. Ja, hallo, Domian. Susi hier. Guten Abend, beziehungsweise gute Nacht. Ich bin schon fast zum Schlafen, aber ich muss jetzt deine Sendung sehen. Ja, das ist klar. Das ist, man muss für ganz viele. Ja, Logo. Mhm. Nee, und gerade heute, also ich habe mich gerade noch königlich amüsiert über meinen Vorgänger. Du bist 21. Ich bin 21. Und wie ist es bei dir? Bei mir ist es so, dass ich die Situation jetzt durchgemacht habe, die der Jürgen jetzt gerade vor mir noch beschrieben hat, allerdings ohne, dass mir dabei ein fremdes Pärchen zugesehen hat. Mit meinem Freund zusammen. Mhm. Wir haben uns gegenseitig zugeschaut und das war jetzt auch eine ziemlich lustige Vorgeschichte. Ich habe eine Fernbedienung natürlich auch. Ja. Eine Fernbeziehung. Und ja, wir haben uns am Telefon ziemlich oft sehr heiße Dinge zu sagen und irgendwann kam das mal auf. Wir haben es natürlich auch am Telefon gemacht. Mhm. Und irgendwann kam es mal auf. Er sagte, ich möchte dich das dann mal sehen. Mhm. Und das hat mich auch gereizt. Ich hätte ihn auch ganz gerne mal gesehen. Mhm. Und dann haben wir uns einfach mal verabredet, dann eben beim nächsten Mal gucken wir uns einfach mal zu. Ja. Und das haben wir auch gemacht. Die Hemmung war natürlich extrem groß am Anfang, aber... Da wart ihr aber noch kein Pärchen, ne? Doch, doch, um Gottes Willen. Natürlich. Ja, aber da kanntet ihr euch ja schon. Wir hatten auch schon sechs vorher, aber das war dann irgendwo natürlich, die Zwischenzeit muss ja auch überbrückt werden. Mhm. Ich gehe nicht fremd, er geht nicht fremd, Gott sei Dank. Mhm. Und da macht man es halt doch am Telefon, das ist auch ganz heiß. Mhm. Und und dann haben wir es einfach probiert. Und die Hemmungen sind weniger geworden, beziehungsweise sind dann völlig weggefallen. Und Moment, ihr habt probiert, dann euch... uns gegenseitig zu beobachten. Also wir haben uns selber Hand angelegt. Es ist ja Safer Sex, genau, schlechthin. Genau, ja, natürlich, ja. Und das war dann doch ganz witzig. Aber ich bin auf keinen Fall so, dass ich sagen muss, mir muss beim Sex jemand zuschauen, damit ich richtig heiß werde oder so. Als du deinen Freund dann beobachtet hast... hast du dann bei dir selbst auch Hand angelegt währenddessen? Hat dich das ja so erregt? Ja, ja, das war gleichzeitig. Also, und ging das dann hinterher dann doch ineinander über? Ja, das ging dann schon ineinander über. Also wir mussten übereinander herfallen, weil es dann doch ziemlich erotisch war. Also war das ein ganz keckes Vorspiel. Ja, ne? Und ich meine, was auch zum Thema Spiegel und Selbstbefriedigung, was ich noch sagen wollte, das finde ich ganz toll, dass sich da die Mädels da vor mir auch so offen geäußert haben, weil ich das auch gerne mache, muss ich jetzt auch dazu einklinken. Ja. Und wenn man sich selber kennt bei der Selbstbefriedigung, dann hat man auch keine Scheu, einen Orgasmus zu haben oder beziehungsweise im Geschlechtsverkehr sich auch zu, sagt man, loszulassen. Also du kannst auch guten Gewissens den Spiegel empfehlen, ne, zum Training. Absolut. Ne? Also wer den Spiegel beherrscht, beherrscht auch den... Die Spiegeltechnik. was ich noch sagen wollte, Domain, das heißt nicht Voyeurist, sondern Voyeur. Voyeur. Ja. Voyeur, Voyeurist kann man aber auch sagen, glaube ich. Kann man auch sagen, ne? Ja, ja, ich meine, ja. Da bin ich jetzt aufgehängt daran. Die schlaue Susi. Ach Quatsch. Und zum Thema Fenster gucken, also ich finde nämlich auch, wenn jemand was zu verbergen hat, dann sollte er die Gardinen zuziehen. Ja, das finde ich allerdings auch. Und ich habe auch keine Scheu davor, ich habe auch sehr wenig gegenüber jetzt, aber ich lasse gerne mal die Vorhänge offen, weil ich so bin, wie ich bin und wer mich nicht ansehen will, der braucht mich nicht ansehen. Und wer mich ansehen will, okay, um Gottes Willen, ich habe nichts zu verbergen, ja. Susi, danke für deinen Anruf. Bitte, tschüss. Gute Nacht. Erika, 56. Hallo. Jürgen, ich grüße dich. Ja. Aus der wunderschönen Oberlausitz. Na, das ist ja wunderbar. Hey. Wir haben auf unserer Straße einen Voyeur. Ja. Also nicht Voyeurist, wie ich gerade hörte. Ja. Ein Voyeur. Das ist an sich in der näheren Umgebung ein offenes Geheimnis. Ja. Aber dieser Mensch ist sehr unangenehm. Mhm. Der nutzt jedes Schlüsselloch, jeden Briefschlitz, der steigt auf seine Querstange beim Fahrrad und guckt in ein Fenster und so weiter und so weiter. Bist du da auch mal Opfer geworden von ihm? Ich nicht. Du nicht? Ich nicht. Ich wohne oben. Das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Und eines Tages sind, wie das so ist, in das Haus auch jüngere Leute eingezogen. Und diese jüngeren Leute fühlten sich doch arg belästigt. Mhm. Der Mann wusste ganz genau Bescheid, wer wann duscht, badet und eventuell mal nackig über den Korridor saust. Mhm. Und da haben sich die zwei jungen Männer zusammengetan und haben eine kleine Sirene gebaut, die in einem Blumengesteck versteckt und den Abtreter präpariert. Die eine junge Frau kommt von der Arbeit und nach einer halben Stunde ungefähr haben sie laut die Dusche aufgedreht, damit das im Hause zu hören ist, das Wasser läuft. Und mit einem Male ging der Abtreter los. Ui, ui, ui, ui, ui. Und da war das ganze Haus ist verabredet. War das vorher. Mhm. In den Hausflur gestürzt, glaubst du, dass der Mann nicht in der Lage war, sich zu rühren? Der kniete auf den Abtreter. Der konnte sich nicht erheben. Und seitdem ist in dem Hause zumindest absolut nichts mehr vorgekommen. Also ist eine nette und lustige Geschichte, aber dieser Mann ist natürlich, das ist schon krankhaft. Dann, ne? Wenn ja, so, ich denke, ja, ja, ich, denke Fall, ja. Ich denke. Aber ich will auch da keine Wertung vornehmen, das soll jeder mit sich selber Aber so ist er auf jeden Fall in diesem Haus vertrieben, ne? Durch diese Geschichte. Ja, auf alle Fälle. Liebe Erika, danke für die Geschichte. Alles Mach's Gute. Gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist Rüdiger dran, 21. Ja, hallo, hier. Ja, hier auch. So, also bei mir war das recht amüsant, sage ich mal so. Und zwar ähnlich wie dein erster Mensch, der auch in Marokko war. Ja, der Peter. Genau, und zwar, ich war gerade 2 Jahre mit meiner Freundin zusammen. Wir sind nach Marokko gefahren, um dort halt auch ein bisschen am Strand, ein bisschen Liebe zu machen, sage ich mal so. Mhm. Und ja, dann sind wir erstmal früh morgens losgegangen, ein paar Kilometer gerannt am Strand lang. Und ja, dann sind wir halt in den Dünen gegangen. Mhm. So, und da waren wir dann halt ein bisschen zu Gange, sage ich mal so, aber eigentlich immer noch so, dass wir halt aufhören konnten, wenn jemand guckt. Sag also ich der, mal. Der Rückzieher war noch drin? Der war noch drin, sage ich mal so. Ne? Also meine Freundin hatte die Badehose nicht aus, also so dran vorbei. Ja. Verstehe ich mich, ich kann es mir gut vorstellen. Und naja, und dann waren wir da also richtig schön dabei, sage ich mal so ganz krass. Und plötzlich sagt sie, du, da kommt jemand. Mhm. Ich war eigentlich, ich war halt auch dabei und sagt so, hör auf, oh Gott, da kommt jemand. Mhm. So, und dann habe ich halt aufgehört, hab mich angezogen, die Badehose wieder an. Und dann sah ich dann plötzlich so 2 Männerköpfe über die Dünen rüber gucken. So wie gerade, ne? Wenn du 30, aber du hast 2 gesehen. Ich habe 2 gesehen. Ja. Und das war auch schon unangenehm genug, denn die kamen dann auf mich zu und die Leute waren in grün. Oh. Das war das Militär von Marokko. Oh. Naja, so. Da verging dir die Lust, ne? Da verging mir ganz schön die Lust. Ja. Ich habe ganz schön ein bisschen das Zittern bekommen. Und die kamen dann halt so an und haben mich dann auf Französisch halt da gefragt, das ist halt die Amtssprache dort, was ich denn da so mache. Und ich habe mich ein bisschen dumm gestellt. Ich habe natürlich Französisch verstanden, aber ich habe mir halt gedacht, Mensch, wenn ich die ein bisschen nervös mache, beziehungsweise wenn ich mich ein bisschen dumm stelle, komme ich da eher raus. Mhm. So, und... Ja, und die wollten dann halt wissen, was ich da mache und haben halt gesagt, ja, so Military und so weiter. Und ich so, was? Ich verstehe nichts. Mhm. Und wir gehen dann wieder so nach dem Motto. Mhm. Naja, und dann war das so, dann kam noch ein anderer Mensch an, ein Marokkaner. Mhm. Der verstand Deutsch, Englisch, Spanisch und natürlich auch Französisch. Mhm. So ein Zufall natürlich. Und der hat dann zwischen uns vermittelt. Mhm. Und... Wie endete das Ganze? Ja, es endete damit, dass ich für den Sex mit meiner Freundin, also den nicht vollzogenen Sex, 80 Mark bezahlt habe, Schmiergeld für die Beamten. Ne? Also ihr habt den Preis ausgehandelt, oder? Richtig. 80 Mark? 80 Mark. Das war das, also das waren, ich glaube, 400 Dirham oder ich weiß es nicht mehr genau. Ne? Schweigegeld oder so. Ja, so Stillhaltegeld. So, und und dann ist das Militär halt wieder abgezogen. Vorher wollten sie noch mal eine Kreditkarte haben, das haben sie auf Englisch rausgebracht. Ich dachte gerade schon, während du das erzähltest, das Militär wollte mitmachen. Nee, Gott sei Dank. Naja, auch halt noch sehr apart gewesen. Naja, und die wollten halt meine Kreditkarte haben, um noch mehr aus mir rauszukriegen. Und haben halt auch gedroht, so, jetzt nehmen wir dich zum Stützpunkt mit. Und Gott sei Dank bin ich da rausgekommen. Und am Schluss meinte der Marokkaner, der da noch dazu gekommen ist, ja, was wollt ihr eigentlich? Ihr könnt doch hier weitermachen, ne? Ich pass auf, dass keiner kommt und ihr könnt euch da im Busch vergnügen. Also so werden die Gesellen, die Brüder, sich wahrscheinlich manch eine Mark nebenher verdient haben, ne? Auf diese Art und Weise. Lieber Rüdiger, vielen Dank für den Anruf. Alles Gute. Jo, tschüss. Ciao. Das war unsere Sendung. Die Lust am Spannen in der Technik war Richard Zendrowski. Und morgen sind wir wieder da, klar, ne? Um Punkt 1 hier auf 1 Live und im WDR Fernsehen mit einer offenen Talk-Radio-Sendung für alle eure Themen, über die ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und bin gespannt auf morgen. Ich freue mich auf morgen. Bis dann. Ciao.